Ja, schönen guten Abend zur Veranstaltung, wir haben uns hier heute Abend getroffen, um eine Veranstaltung gegen die antisemitische Konferenz, die zeitgleich im Waldheim-Geisburg stattfindet. Wer es jetzt noch nie mitbekommen hat, es ist noch Zeit, dorthin zu gehen. Die drei, die eben schon da waren und sich im Ort geirrt hatten, den hat Klaus freundlicherweise erklärt, wie sie da hinkommen. Damit ist eigentlich auch schon alles inhaltlich zur Veranstaltung gesagt. Auf dieser Veranstaltung, die diese Leute einberufen haben, will man sich mit dem Völkerrecht gegen Israel engagieren, was für uns natürlich Anlass genug war, eine Veranstaltung zur Kritik des Völkerrechts zu machen. Und wen einzuladen, liegt da näher als Gerhard Scheidt. Gerhard ist Publizist und Autor aus Wien, engagiert sich dort im Café Kritik, hat im Saira Verlag einen ganzen Stapel Bücher veröffentlicht. Sind das alle, die du dort veröffentlicht hast, die drei? Nein. Gibt es noch mehr? Suicide Attack. Suicide Attack fehlt, genau. Ja, und Geschichte des Dramaturgie des Antisemitismus. Okay, also dann haben wir auf dem Büchertisch nur eine Auswahl von dem, was Gerhard dort veröffentlicht hat. Die Meister der Krise, Genre der Demokratie und das Buch, über das er oder aus dem er heute Thesen vortragen wird, Der Wahn vom Weltsouverän zur Kritik des Völkerrechts. Gerhard ist außerdem Mitherausgeber der gesammelten Werke von Jean Améry. Das habe ich noch vergessen und schreibt eben an dem Buch Der gequälte Leib, in dem du dich mehr philosophisch... Entschuldigung, er schreibt gerade an dem Buch mit dem Titel Der gequälte Leib, in dem er sich philosophischer als in seinen bisherigen Texten mit Adorno, Sartre, du hast mir noch einen Namen gesagt, Jean Améry natürlich auseinandersetzen wird. Freuen uns also auf einen spannenden Vortrag. Klaus wird aber auch noch ein paar Sätze. Ja, auch ich freue mich auch, dass ihr so zahlreich kommen seid. Und also die einladenden Gruppen für diese Veranstaltung ist das Forum Materialistische Kritik, die Initiative Solidarität mit Israel und der seltsame Zusammenschluss. Und die Veranstaltung wird auch aufgezeichnet, also ihr könnt es auch gerne weitererzählen, wenn es euch gefallen hat, und weil man kann das dann hinterher auf der Website auch downloaden, den Vortrag unter www.seltsamer-zusammenschluss.org. Ich gebe jetzt noch eine Spendendose rum, weil, ja, wegen Fahrtkosten und Räumlichkeiten und so. Genau, wegen den Räumen möchte ich mich noch ganz herzlich bedanken beim Gewerkschaftshaus, dass wir so relativ kurzfristig diesen Raum hier bekommen haben. Also insbesondere möchte ich mich da bei Bärbel Illy bedanken. Dann das nächste noch, kleine Formalia. Wer aufs Klo möchte, wir müssen einen Stock höher gehen, also den Gang raus, einen Stock höher, und auf der anderen Seite des Flurs sind die Toiletten dann. Und falls irgendjemand noch erwartet, der oder die später kommt, die Tür unten wird wahrscheinlich so in 20 Minuten abgeschlossen. Also vielleicht, dass ihr der Person Bescheid gebt und vielleicht dann runtergeht und reinlässt oder so. Also falls jemand weiß, wo zu spät kommt. Gut, dann möchte ich jetzt mich bei Gerhard bedanken, und dass er angekommen oder hier ist, und übergebe ihm auch gleich das Wort. Ja. Wegen dieser klitzekleinen Einleitung bleiben wir zwei, Kasper, jetzt hier vorne sitzen, weil hier da vorne auch kein Platz mehr ist. Gerhard, lass dich davon nicht stören. Kannst doch mitlesen. Wir werden dann auch die Diskussion ein bisschen strukturieren. Später dann. Ja, ich schließe mich den allgemeinen Danksagungen an und bedanke mich für die Einladung und für die freundlichen Worte. In meinem Buch Der Wahn vom Weltsouverän zur Kritik des Völkerrechts geht es ja vor allem um Hobbes und Montesquieu und Hegel und Kant, nicht zuletzt aber um Marx und Franz Neumann, aber trotzdem fällt es mir nicht schwer, für die Präsentation dieses Buchs immer auch einen aktuellen Anlass zu finden, einen aktuellen Einstieg. Und in dem Fall ist es ja sogar zeitgleich, nämlich die Palästina-Solidaritätskonferenz hier in Stuttgart, die heute beginnt. Und die eignet sich wunderbar für die Präsentation meines Buches, um sozusagen hier einen Kontrapunkt zu setzen. Bei dieser Palästina-Solidaritätskonferenz, die den Titel trägt Getrennte Vergangenheit, gemeinsame Zukunft, Hindernisse und Perspektiven für eine gerechte Lösung, da treten der israelische Historiker Ilan Pappe auf zum Thema Rückkehrrecht der Palästinenser, der palästinensisch-amerikanische Journalist Ali Abu Nima, der referiert über die Ein-Staaten-Lösung als Perspektive für einen gerechten Frieden. Die Menschenrechtsaktivistin Evelyn Hecht-Galinsky, die spricht über den Unterschied zwischen Antizionismus und Antijudaismus und die Notwendigkeit, auch in Deutschland den Staat Israel zu kritisieren. Schließlich Annette Groth, die berüchtigte Bundestagsabgeordnete und menschenrechtspolitische Sprecherin der Fraktion der Partei Die Linke im Bundestag, die auch bei der sogenannten Free Gaza Flotte mit dabei war, und die wird referieren über die Verantwortung der Deutschen gegenüber den Palästinenserinnen und Palästinensern. Und last but not least Norman Pech, emeritierter Professor für Völkerrecht, der hält einen Vortrag über die Rolle des internationalen Rechts und die sich daraus ergebenden Handlungsmöglichkeiten in der Bundesrepublik Deutschland. Ja, und das ist in gewisser Weise auch mein Thema hier, die Rolle des internationalen Rechts und die sich daraus ergebenden Handlungsmöglichkeiten in der Bundesrepublik. In dem Aufruftext heißt es dann, trotz kriegerischer Auseinandersetzungen und Besatzung wird Israel reichlich militärische Ausrüstung geliefert. Auch im wirtschaftlichen und politischen Bereich scheinen die bundesrepublikanischen Politiker gegenüber den Menschenrechtsverletzungen des Staates Israel geradezu blind zu sein. Mit der deutschen nationalsozialistischen Vergangenheit lässt sich dies nicht rechtfertigen. Denn gerade diese Geschichte fordert von uns ein besonders hohes Verantwortungsbewusstsein im Umgang mit den Menschenrechten und wenn es um Vertreibungen und ethnische Säuberungen geht. Auf unserer Konferenz wollen wir den Ursachen für die unheilvolle Entwicklung im sogenannten Nahostkonflikt nachgehen. Wir wollen die Perspektiven der Ein-Staaten-Lösung untersuchen, die wir für das humanste und realistischste Modell halten. Als praktische Konsequenz wollen wir die Möglichkeiten diskutieren, von der Bundesrepublik aus den zivilen Widerstand der Palästinenser gegen Besatzung und Diskriminierung zu unterstützen. Dieser birgt unseres Erachtens die meisten Chancen auf dem Weg zu einer gerechten Lösung, so heißt es hier. Da kann man sich fragen, worauf bezieht sich dann im Titel die Bezeichnung getrennte Vergangenheit? Auf die getrennte Vergangenheit von Deutschen und Palästinensern, die so getrennt ja gar nicht war, wenn man an den Mufti von Jerusalem etwa denkt. Und vor allem aber, was ist mit der gemeinsamen Zukunft der beiden Völker gemeint? Ist damit die Auslöschung des Judenstaats gemeint? Ich denke schon. Denn was heißt Ein-Staaten-Lösung, die von der Bundesrepublik aus gefördert werden soll? Und vom Rückkehrrecht der Palästinenser ist ja auch explizit die Rede. Das heißt, Israel soll kein jüdischer Staat mehr sein, kein Fluchtpunkt mehr für die vom Antisemitismus Bedrohten. Man will den Juden den Fluchtweg abschneiden. Und zu diesem Zweck beruft man sich eben unausgesetzt auf Menschenrechte und Völkerrecht. Diese allumfassende Verlogenheit der Argumentation lässt sich eben gerade, denke ich, an den Auslassungen des Völkerrechtlers Norman Pech studieren. Er kann in diesem Sinne als der klassische Deutsche im Sinne Adornos verstanden werden. Das heißt, er vermag keine Lüge auszusprechen, ohne sie zugleich selbst zu glauben. So hat ja Adorno die Deutschen definiert gewissermaßen in den Minima Moralia. Pechs Argumentation nämlich besteht darin, dass er die Blockade des Gazastreifens natürlich als völkerrechtswidrig erklärt, weil Israel sich entgegen eigener Behauptung mit Gaza nicht im Krieg befinde. Also da fragt sich ja, wer definiert, was ein Krieg ist. Aber das fragt sich Pech eben nicht. Oder er argumentiert, dass die Kontrolle der Blockade durch die israelischen Streitkräfte als vollkommen unverhältnismäßig gelten müsse. Und auch hier fragt er sich nicht, wer die Verhältnismäßigkeit überhaupt feststellt in diesem Zusammenhang. Wer auch die Macht hat, hier zu entscheiden, was verhältnismäßig ist und was unverhältnismäßig ist. In welchem Namen also damit Recht gesprochen werden soll. Anders gesagt, er fragt sich nicht, wer entscheidet, was Recht ist in den internationalen Beziehungen. Welche politische Gewalt garantiert, dass dieses Recht gilt? Das wird von denen allen ausgeblendet, die den Primat des Völkerrechts behaupten. Die Gewaltfrage wird also verdrängt. Und es ist kein Wunder, dass Norman Pech Israel weghaben möchte, denn dieser Staat entlarvt ihn ständig und relativiert diesen Primat des Völkerrechts. Durch den Antizionismus, nämlich wie kein anderer Staat gezwungen, seine Souveränität fortwährend unter Beweis zu stellen in den internationalen Beziehungen, legt Israel immer aufs Neue dar, was das internationale Recht ist, nämlich ein bloß virtuelles Recht, ein Gesetz ohne Polizei und Richter, im strengen Sinn eine Konvention, die nur durch das Recht des Stärkeren, des jeweils stärkeren Staats oder Staatenbündnisses durchgesetzt werden kann. Und was es darum nicht ist, ein Ersatz für eigene militärische Stärke. Israel demonstriert, dass es keinen Weltsouverän gibt in diesem Sinn, der internationales Recht decken könnte. Einen Weltsouverän, der das Völkerrecht also garantieren könnte. Ja, dass jeder Versuch, diesen Weltsouverän zu realisieren, gegen die Juden gerichtet ist. Denn ihrem Staat müsste, wie allen anderen Staaten auch, die Souveränität genommen werden, die sie im Ernstfall allein schützt. Und das war ja die große Errungenschaft, die Gründung des Staates Israel nach der Shoah, dass es einen bewaffneten Widerstand gegen den Antisemitismus geben kann, einen staatlich organisierten Widerstand. Dabei lässt diese unselige Palästina Solidaritätskonferenz andererseits aber keinen Zweifel, dass man im Namen Deutschlands spricht. Gerade die deutsche nationalsozialistische Vergangenheit fordert von uns ein besonders hohes Verantwortungsbewusstsein im Umgang mit den Menschenrechten, heißt es ja in dem Text. Und ich denke, darin liegt die ganze Perfidie dieser deutschen Friedensfreunde, dieser falschen Freunde des Friedens, die, indem sie sich von der nationalsozialistischen Vergangenheit so heftig und moralisierend distanzieren, in Wirklichkeit an sie anknüpfen wollen. An die Stelle der Weltverschwörung des Judentums tritt in ihrer antizionistischen Argumentationsweise die Verschwörung des jüdischen Staats gegen den Weltfrieden. Nun, und das versuche ich in meinem Buch zu zeigen, dass das eigentlich so neu nun wieder auch nicht ist, wenn man sich die deutsche Ideologie näher ansieht, wenn man sich auch die nationalsozialistische Verwirklichung dieser Ideologie, wenn man die näher betrachtet, dann kann man erkennen, dass es schon immer eine wesentliche Bestimmung war, den westlichen Begriff des Souveräns zu unterminieren, Souveränität eigentlich aufzulösen. Das ist etwas, und da stütze ich mich im Wesentlichen auch auf Franz Neumann, aber auch auf Hannah Arendt, die ja dargelegt haben, dass in Wirklichkeit der Nationalsozialismus, obwohl er seinen Ausgangspunkt natürlich nahm bei einem souveränen Staat, immer über diesen Staat als Bewegung hinausgehen wollte, hinausgegangen ist. Nicht? Dass es eigentlich eine Bewegung war, die die Souveränität zersetzt hat. Nun wird aber der Nationalsozialismus gerade auch heute und gerade in bestimmten Kreisen immer so betrachtet, als ob der Nationalsozialismus gewissermaßen Souveränität auf die Spitze getrieben hätte und das Prinzip der staatlichen Herrschaft sozusagen ins Extreme getrieben hätte. Und Franz Neumann hat in seiner Analyse des Nationalsozialismus in dem Buch Behemoth aus den frühen 40er Jahren genau das Gegenteil dargelegt. Er sagt, der Nationalsozialismus hat eigentlich die staatliche Einheit aufgelöst, tendenziell, nicht? Tendenziell das Gewaltmonopol zersetzt. Und eben darum bedurfte es in so hohem Maß dieser Beschwörung der Weltverschwörung des Judentums, um hier in Wirklichkeit die Einheit zu haben, die Einheit der Bewegung und nicht in der staatlichen Form von Herrschaft, nicht im westlichen Begriff des Souveräns. Und insofern kann man sagen, dass die heutige Ausprägung dieses Primats des Völkerrechts, das an die Stelle des Primats der Souveränität treten soll, dass diese Ausprägung unmittelbar anschließt an deutsche Ideologie und dieselbe Bestimmung hat, nämlich den westlichen Begriff des Souveräns aufzuheben. Nur ist jetzt eben von Weltinnenpolitik die Rede, denkt man etwa an Habermas oder auch von Global Governance. Mit dieser Weltinnenpolitik soll der westliche Begriff des Souveräns aufgesprengt werden und was dagegen Politik im Sinne westlicher Souveränität ausmacht, wird, wie gesagt, gerade als deutsche Ideologie ausgegeben, die zu überwinden sei. So, in der Form etwa nicht, dass die Politik der Vereinigten Staaten von Amerika, aber insbesondere die Politik Israels, noch immer das Prinzip von Souveränität verfolgen, ein Prinzip, das der Nationalsozialismus gewissermaßen das durch den Nationalsozialismus eigentlich für immer obsolet geworden sei. Das ist eigentlich die Argumentation und Israel erscheint gerade darin sozusagen, im Grunde ist es sozusagen eine etwas politikwissenschaftlich gemodelte Argumentation, die man von den Antiimperialisten kennt, dass die ja Israel mit dem Nationalsozialismus gleichsetzen. Nicht? Das ist sozusagen die politikwissenschaftlich gemäßigte Form, dasselbe auszudrücken, indem man sagt, Israel verfolgt eine Politik des souveränen Nationalstaats, des souveränen Staats und der Nationalsozialismus war ein Regime, das gerade dieses Prinzip ins Äußerste getrieben hat und dadurch eigentlich unmöglich gemacht hat für weitere politische Perspektiven heute. Nun, so firmiert also die Weltinnenpolitik als die Lehre, die man aus der Geschichte ziehen will und als europäischer Lehrer der Nation betätigt sich, wie man weiß, vor allem dieser Jürgen Habermas, den ich schon zitiert habe, und Norman Pech, der bei unserer Konferenz auftritt hier in Stuttgart, der kann ja durchaus als ein Doppelgänger von Habermas auf der Seite der Linken betrachtet werden. Der kritisiert zwar immer Habermas von links, aber im Grunde hat er dieselben Prämissen, wenn er über das Völkerrecht spricht. Und Habermas sagt etwa Folgendes, man lernt ja meistens aus negativen Erfahrungen, nicht? Das ist das Programm, so leitet er sein Programm ein, aber das Problem ist, dass, so wie Habermas dieses Lernen formuliert, dass diese Art Lernen, dass in dieser Art Lernen im Grunde die Erfahrungen, von denen die hier die Rede ist, gleichgesetzt werden und dadurch als Erfahrungen einander auslöschen. Und zwar macht das Habermas folgendermaßen, er erinnert in einem Atemzug, ich zitiere, an die Religionskriege, an Konfessions- und Klassengegensätze, an den Abstieg von Imperien, den Verlust von Kolonialreichen, an die destruktive Kraft des Nationalismus, an den Holocaust und an die Chancen, die mit einer Verarbeitung solcher Erfahrungen verknüpft sein könnten. Die Europäische Union selbst ist ein Beispiel dafür, wie die europäischen Nationalstaaten ihre bellizistische Vergangenheit produktiv verarbeitet haben. Hier ist der Holocaust dann verschwunden, in der bellizistischen Vergangenheit zum Verschwinden gebracht worden. Und Pech würde ja durchaus soweit zustimmen, nur dass die Europäische Union selbst ein Beispiel dafür wäre, wie die europäischen Nationalstaaten ihre bellizistische Vergangenheit produktiv verarbeitet haben. Da würde Pech natürlich widersprechen, beziehungsweise er würde das nur gelten lassen, wenn sich die Europäische Union bereits auf dem Weg zum Sozialismus befände und nicht mehr sich an Kriegen in irgendeiner Form beteiligte. Aber solche Unterschiede, meine ich, sind sekundär angesichts der gemeinsam vertretenen Auffassung. Es wäre möglich, dass, ich zitiere wieder Habermas, dass die den Individuen zugeschriebenen Menschenrechte und Bürgerrechte auch durch die internationalen Beziehungen hindurchgreifen könnten. Und er fragt sich also nicht, ja, und welche Macht deckt dann diese Menschen- und Bürgerrechte, die da hindurchgreifen können. Das wäre möglich, meint Habermas, wenn nur die Bürokratie bereit wäre zu lernen. Und die Bürokratie fungiert in diesem Denken als die eigentliche Avantgarde. Anders gesagt, bei Habermas erscheint der Nationalstaat als nichts anderes als ein riesenhaft vergrößerter Beamter. Das ist sozusagen die deutsche Form des Leviathans. Ein riesenhaft vergrößerter Beamter, den man zur Fortbildung in die Verwaltungsakademie schicken muss. Es heißt bei ihm, durch die Teilnahme an Disputen über die Anwendung neuen Rechts sollen Normen, die von den Beamten und Bürgern zunächst nur verbal anerkannt worden sind, nach und nach internalisiert werden. So lernen auch Nationalstaaten, sagt Habermas. Das ist auch ganz charakteristisch, diese Formulierung, so lernen auch Nationalstaaten, also nicht die Individuen lernen hier, sondern Staaten, Kollektive, Nationalstaaten. Das ist auch der zentrale Unterschied, den ich in meinem Buch versuche herauszuarbeiten zwischen dem westlichen Begriff der Souveränität, der seit Hobbes immer nur vom einzelnen Individuum ausgeht und vom einzelnen Individuum aus den Staat bestimmt wissen will, die Funktion, der Sinn des Staats ist immer vom einzelnen Individuum aus gedacht, von den vereinzelten Individuen selbst und nicht von Gruppen, Kollektiven, Völkern. Das ist, was die deutsche Ideologie vor allem dann beiträgt, dass der Staat selber in dem, was er sein soll, nur vom Kollektiv her gedacht wird, vom Volk, von der Nation. Das hat man sogar bei Max Weber, diese Definition des Staats von der Gruppe aus und nicht vom einzelnen Individuum. Das heißt, vom Volk natürlich. Und die Frage ist dann immer, wie wird dieses Volk gedacht, nicht? Wie wird das dann konkret substantialisiert? Darin unterscheiden sich dann die verschiedenen Bewegungen innerhalb der deutschen Politik. Die angestrebte internationale Ordnung auf der Basis des Völkerrechts, die bei Habermas als Domestizierung staatlicher Gewaltausübung auch auf globaler Ebene vorgestellt wird, die ist, das zeigt ja gerade Habermas, gegen den Westen gerichtet, gegen den, wie er sich ausdrückt, hegemonialen Unilateralismus der Vereinigten Staaten gerichtet. Nun, gegen diesen hegemonialen Unilateralismus der Vereinigten Staaten richtet sich auch Giorgio Agamben, der sich dabei aber in gesteigerter Form ausdrückt, der das in anderer, in gesteigerter Form ausdrückt, und ihn stelle ich Habermas gegenüber in meinem Buch, um aber auch das Gemeinsame zwischen beiden Positionen herauszuarbeiten, die Unterschiede und die Gemeinsamkeiten. Giorgio Agamben, der ja jetzt hoch im Kurs steht, im deutschen Feuilleton insbesondere und auch an den Universitäten, Giorgio Agamben fantasiert den Unilateralismus der USA, also das, was Habermas den Unilateralismus der Vereinigten Staaten nennt, also im Grunde die hegemoniale Position, die wirkliche hegemoniale Position, die die USA in den internationalen Beziehungen innehat. Agamben fantasiert diese Position als einen Weltausnahmezustand. Also die Vereinigten Staaten von Amerika haben gewissermaßen erst diesen Weltausnahmezustand hervorgebracht. Agambens Theorie ist aber, und das versuche ich zu zeigen, ist wie die Habermas letztlich dazu da, dass nicht mehr unterschieden wird zwischen dem Recht der Bürger innerhalb des Staats und den Gewaltverhältnissen zwischen den Staaten. Das ist der Unterschied, der verwischt werden soll, der unsichtbar gemacht werden soll und der aber ganz wesentlich ist, um sich Klarheit zu verschaffen über die wirkliche Bedeutung des Völkerrechts im Unterschied zum Recht zwischen Bürgern innerhalb eines Rechtsstaats. Nur geht eben Agamben viel weiter. Er unterscheidet auch nicht zwischen Vernichtungslager der Nazis und Flüchtlingslager von heute, zwischen Menschenversuchen des NS-Staats und der modernen Apparatemedizin heute in normalen Spitälern. Er unterscheidet auch nicht zwischen Auschwitz und Guantanamo. Das ist sozusagen die letzte Konsequenz, die er da daraus zieht. Ganz wie auch unser Völkerrechtler Norman Pech, der ja auch auf dem Schiff der sogenannten Solidaritätsflotte war, über dieses Unternehmen sagt, was die Israelis taten, als sie die Blockadebrecher stoppten, war, ich zitiere, ein Kriegsverbrechen. Was unterscheidet Agamben von Habermas und auch von Pech, dass er ehrlicher ist und in der Tradition von Heidegger ohne völkerrechtliche Umschweife die Einführung der Barbarei fordert. Es sei, sagt Agamben, die vom Recht entbundene Gewalt ebenso außerhalb wie innerhalb des Staats zu entfesseln. Das heißt, Agamben möchte nicht die Verrechtlichung der internationalen Beziehungen wie Habermas, der dabei die Frage der Gewalt verdrängt, indem er die Möglichkeit einer Verrechtlichung behauptet. Er möchte eigentlich, dass die Rechtsstaaten selber verschwinden, dass das Recht auch nicht mehr innerhalb der Staaten gelten soll, wo es ja wirklich gelten kann, wenn es sich um einen Rechtsstaat auch handelt. Wahrhaft politisch, sagt Agamben, ist nur solches Handeln, das den Bezug zwischen Gewalt und Recht rückgängig macht. Und also, so füge ich mit Franz Neumann hinzu, noch das Minimum an Freiheit beseitigt, das dem Individuum in der bürgerlichen Gesellschaft innerhalb des Rechtsstaats eingeräumt werden kann. Diesen Bezug zwischen Gewalt und Recht rückgängig zu machen, das ist der gemeinsame Nenner der linken und rechten Ideologen. Das ist, denke ich, der Kern der deutschen Ideologie und Ursprung des Wahns vom Weltsouverän. Mit vereinten Kräften beseitigt man diesen westlichen Begriff der Souveränität und damit den letzten Rest politischer Vernunft, die eben Gewalt und Recht noch aufeinander zu beziehen weiß. Nur dass eben Habermas, wie bereits angedeutet, sich dabei auf die Seite des Rechts schlägt und die Frage der Gewalt verdrängt. Also wer kann überhaupt Recht garantieren, nicht? Und diese Garantie gilt dann eben nur immer auf einem beschränkten Territorium und kann nicht in den internationalen Beziehungen wirklich durchgesetzt werden. Nur dass Habermas sich dabei auf die Seite des Rechts schlägt und die Frage der Gewalt verdrängt und Agamben direkt auf die Frage der Gewalt hinsteuert, sich auf die Seite der Gewalt vorbehaltlos schlägt. Bei Habermas verfällt die Souveränität der Kritik, weil sie den ewigen Frieden verhindert. Bei Agamben, weil sie den herrschenden Ausnahmezustand in den internationalen Beziehungen begründet, den zu beenden Heidegger Sein beschworen wird. Während der eine die positive Ideologie der Verrechtlichung der internationalen Beziehungen am reinsten ausgeprägt hat, die von den USA torpediert werde, so Habermas, formuliert der andere, Agamben, am prägnantesten die Ideologie vom Weltausnahmezustand, als dessen Verantwortlicher die USA dingfest gemacht werden. Während wenn man, um sozusagen mit Hobbes gegen Agamben zu argumentieren, wenn man von Hobbes ausgeht, herrscht eigentlich in den internationalen Beziehungen im Grunde immer der Ausnahmezustand, der Weltausnahmezustand, es ist immer, oder mit Kant formuliert, ist das immer ein Zustand des Krieges zwischen den Staaten. Und es kann natürlich vorübergehende Bündnisse geben und Friedensschlüsse, aber es kann kein Recht geben, das sozusagen über den Staaten ein von einem Souverän gedecktes Recht geben, das über den Staaten befindet und sich zu diesen Staaten verhält, wie der Staat zu seinen Bürgern. Das ist ja die Analogie, die vom internationalen Recht gezogen wird, dass die internationale Gemeinschaft, die dieses Völkerrecht spricht, dass die sich zu den Staaten verhält, wie der einzelne Staat zu seinen Bürgern. Das ist die Parallele, die gezogen wird, aber es ist eben diese Analogie, die natürlich auch notwendig ist, um überhaupt internationale Beziehungen zu regeln, nicht, um überhaupt Konflikte auch regeln zu können zwischen den Staaten. Diese Analogie wird an dem Punkt falsch, wo dann Gleichheit gesetzt wird zwischen den Rechtsbeziehungen der Bürger untereinander in einem Rechtsstaat und den Beziehungen der Staaten untereinander im internationalen Raum. Nicht? Das darf nicht gleichgesetzt werden. Obwohl es diese Analogie gibt, ist es etwas grundsätzlich Verschiedenes, weil eben im internationalen Raum das Recht im Grunde von keiner übergeordneten Gewalt gedeckt werden kann, garantiert werden kann, während es im Rechtsstaat diese übergeordnete Instanz tatsächlich gibt in Form des Souveräns. Und das beinhaltet ja auch der Begriff des Souveräns, wie ihn Jean Baudin geprägt hat, eben ein Verhältnis der Überordnung, der Über- und Unterordnung zwischen dem Souverän und den Bürgern. Unabhängig davon, ob das jetzt ein Rechtsstaat ist oder nicht, es ist eine Über- und Unterordnung, die hier stattfindet. Während, wenn man von Hegemon spricht, und diese Trennung scheint mir von ganz zentraler Bedeutung, diese Trennung zwischen Hegemonie und Souveränität, wenn man von Hegemon spricht, dann meint man eine herrschende, beherrschende, im Grunde nur eine stärkere Macht im Verhältnis zu verschiedenen starken Mächten. Nicht? Diese Mächte sind im Grunde aber auf der gleichen Ebene angesiedelt, im internationalen Raum, verschieden starke Staaten. Ein Staat aber erringt aufgrund verschiedener historischer Entwicklungen, also im Fall der USA natürlich der Zweite Weltkrieg, ein Staat erringt die Hegemonie, erweist sich als der stärkere Staat gegenüber den anderen Staaten. Aber das ist eben nur eine vorübergehende, eine nicht im Grunde eine immer wieder neu zu erkämpfende hegemoniale Position. Nicht? Die ist nicht unwiderruflich, die ist umkämpft. Und das ist jedenfalls ein ganz anderes Verhältnis als das der Souveränität, wie es sich innerhalb des Staats darstellt und nur innerhalb des Staates darstellen kann. Nun geht es aber auch in meinem Buch nicht bloß um einzelne Meinungsführer in den Medien und an den Universitäten, also nicht in diesem eingeschränkten Sinn um Ideologie. Es geht auch um die Ideologie und insbesondere um die Ideologie, wie sie sich in den Institutionen selber manifestiert, etwa in Gestalt des Internationalen Strafgerichtshofs in Den Haag, von dem ja jetzt auch so viel die Rede ist. Da wäre auch wieder eine wichtige Trennung, eine wichtige Differenzierung zu machen, einen Unterschied zu setzen, der oft in der Medienberichterstattung verloren geht. Im Unterschied, es gibt da nämlich den wesentlichen Unterschied zum Internationalen Gerichtshof von Den Haag, der bereits 1945 gegründet wurde und der eben in einzelnen Fällen das Völkerrecht zwischen den Staaten regeln soll, an dem also auch nur Staaten Parteien sein können, während dieser neu geschaffene, vor kurzem geschaffene Internationale Strafgerichtshof nicht über Staaten zu Gericht sitzt, sondern über Individuen. So wird scheinbar unabweislich, so wird gewissermaßen suggeriert, dass es bereits eine Macht gäbe, zu der sich alle Individuen auf der Welt in gleichsam reichsunmittelbarer Stellung befinden würden. Als ob es schon einen Weltsouverän gäbe, nicht? Und der Internationale Strafgerichtshof ist sozusagen das Gericht dieses Weltsouveräns. Und dabei sind es doch diese einzelnen Staaten, nicht, die jeweils diese Angeklagten an den Internationalen Strafgerichtshof ausliefern müssen oder eben nicht ausliefern, je nachdem, ob sie dieses Statut zur Gründung des Internationalen Strafgerichtshofs unterzeichnet haben und bereit sind, es zu ratifizieren. Ein wichtiger Unterschied wäre auch hier immer im Bewusstsein zu behalten zu den UN-Kriegsverbrechertribunalen, wie es sie als in Form des Strafgerichts für das ehemalige Jugoslawien gab und für das und als Strafgericht für Ruanda, wenn man sich erinnert. Diese beiden UN-Kriegsverbrechertribunale konnten sich ja insofern noch auf den Nürnberger Prozess berufen, als es sich dabei auch um ad hoc, also ausschließlich um ad hoc Gerichtshöfe für ein jeweils bestimmtes historisches Geschehen und eine festgelegte Dauer handelte, so wie eben auch der Nürnberger Prozess gegen die NS-Hauptkriegsverbrecher. Aber im Unterschied dazu ist die jetzt geschaffene neue Institution ja ein ständiges Strafgericht, das sich fortlaufend den Fällen von Verbrechen gegen die Menschlichkeit, gegen Völkermord und Kriegsverbrechen auf der ganzen Welt widmen soll. Und wesentlich, nicht zuletzt auch für diesen Unterschied zu den anderen internationalen Gerichtshöfen, ist, dass dieser internationale Strafgerichtshof nicht wie die beiden vorangegangenen Ad-hoc-Gerichte vom Sicherheitsrat einberufen wurden, sondern eben per Vertrag mit diesem Rom-Statut geschaffen wurde. Und der Sicherheitsrat bietet ja innerhalb der UNO noch Gewähr dafür, dass die Organisation im Ganzen die Interessen der Siegermächte des Zweiten Weltkriegs, die Interessen auch der USA als hegemonialer Macht zumindest berücksichtigt, ihnen jedenfalls nicht geradewegs zuwiderhandeln kann. Und es wird damit auch noch in Gestalt des Sicherheitsrats, solange es ihn in dieser Form gibt, es wird damit ja der Tatsache Rechnung getragen, dass die Vereinten Nationen aus dem Kriegsbündnis gegen Nazi-Deutschland einmal hervorgegangen sind. Und wenn man sich nun diese andere Verfassung des Internationalen Strafgerichtshofs ansieht und gewissermaßen die zum Teil verdeckte Oppositionsstellung zum Sicherheitsrat, aber es gibt natürlich noch Formen der Zusammenarbeit zwischen Sicherheitsrat und diesem Internationalen Strafgerichtshof, dann kann man sagen, so meine ich, dass dieser Vertrag zur Gründung des neuen Internationalen Strafgerichtshofs letztlich auf die Hegemonie der Vereinigten Staaten von Amerika zielt, einerseits und andererseits aufs Prinzip der Souveränität selber. Und es ist in diesem Zusammenhang interessant, wie sich die Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika dazu verhalten hat und verhält. Sie selber hatten ja zunächst dieses Statut zur Gründung des Strafgerichtshofs paraffiert, nicht zuletzt aber um Einflussnahme bei den Verhandlungen für diesen Vertrag zu haben, aber schon zwei Jahre später dann die Unterzeichnung zurückgenommen und durch spezielle bilaterale Verträge, jeweils mit Staaten, die das Statut unterzeichnet haben, suchen die USA ihre Staatsbürger vor der Auslieferung an den Strafgerichtshof zu schützen. Sollte dies aber doch geschehen, sollten doch Amerikaner, US-amerikanische Bürger, Soldaten, Politiker oder andere an den Strafgerichtshof ausgeliefert werden, ermächtigt der American Service Members Protection Act den US-Präsidenten, ihre militärische Befreiung anzuordnen. Und den US-Behörden ist es ohne dies verboten, in irgendeiner Form mit dem Gericht direkt zusammenzuarbeiten. Also so versuchen die Vereinigten Staaten von Amerika, ihre hegemoniale Position zu behaupten und verteidigen ihre Souveränität gegenüber dieser Institution. Als ersten Angeklagten hat man sich aber beim Strafgerichtshof, wie man weiß, einen Bandenchef aus dem Kongo ausgesucht und mittlerweile sogar auch noch einen zweiten kongolesischen Rebellenführer, gegen den vor kurzem die Verhandlung eröffnet wurde. Das ist ganz charakteristisch, denke ich, dass man da sich spezialisiert auf afrikanische Rackets, weil das ist ein Gebiet, irgendwie ein politisch neutrales Feld, nicht? Da können sich die verschiedenen beteiligten Mächte in den internationalen Beziehungen sozusagen einigen. Da gibt es dann keine Konflikte. Und so, wenn man sich dann diese Verhandlungen ansieht, hat man auf der einen Seite den Chefankläger, der so aufgeklärt wie Habermas zu argumentieren gelernt hat, und auf der anderen Seite einen Rebellenführer, der von der politischen Praxis, von der Agamben schwärmt, schon einen Vorgeschmack geben kann, nämlich von der entfesselten Barbarei. Und die neue Institution sitzt darüber zu Gericht, was sie selbst eigentlich will, denn wenn Weltinnenpolitik herrschen und regieren ohne Souverän und Gewaltmonopol letztlich meint, dann bleiben nur Rackets, Banden, politische Banden als politische Akteure. Und so gesehen kann der einstige Auftritt Arafats vor den Vereinten Nationen als Beginn dieses Zeitalters der Weltinnenpolitik gelten, denn zum ersten Mal sprach da der Anführer eines Rackets, einer Terrorgruppe oder wie immer man es bezeichnen möchte, vor der Vollversammlung und bekam damit dasselbe Recht wie die Repräsentanten souveräner Staaten. Wenn aber nun Haftbefehl nicht nur gegen kongolesische Bandenchefs, sondern sogar gegen den amtierenden sudanesischen Staatspräsidenten inzwischen ausgestellt wurde, lässt sich die Praxis des Gerichtshofs, wie ich das schon angedeutet habe, immer auch als Kompromiss mit den Interessen des Sicherheitsrats und mit den Interessen der USA erkennen. Ein Kompromiss, zu dem man sich ja offenbar doch noch genötigt sieht. Es wird so immerhin deutlich, dass der amtierende Präsident des Sudan eigentlich nur durch eine Militärintervention im Sudan dem Gericht überstellt werden könnte. Wobei jeder erkennen kann, dass eine solche Intervention, die den Massenmord in diesem Land endlich beendete, wichtiger wäre als alle Haftbefehle welchen Strafgerichtshofs auch immer. Demnach wird an der Politik der Haftbefehle, und davon muss man ja sprechen, entgegen der Ideologie, die da verbreitet wird, rund um den Strafgerichtshof, gibt es ja tatsächlich eine ganz bestimmte Politik der Haftbefehle. An dieser Politik wird in Hinkunft ablesbar sein, wie es um die Hegemonie der Vereinigten Staaten von Amerika steht. Und solange nicht auch gegen die Bandenführer etwa der Hamas, der Taliban oder der iranischen Revolutionsgarden Strafverfolgung eingeleitet wird von diesem Gerichtshof, solange bleibt auch die Weltinnenpolitik zumindest durchsichtig auf das Motiv, die Souveränität ganz allgemein in Frage zu stellen, ohne im Besonderen Israel zu schützen. Und die Zeitung Junge Welt, die freute sich deshalb schon Anfang 2009 darauf, dass bald auch die israelische Außenministerin Zipi Livni, ich zitiere aus der Jungen Welt, Mittäterin in der jüngsten Barbarei in Gaza, vors Gericht gezerrt werden könnte. Das ist eine Anspielung auf den Gaza-Krieg von Anfang 2009. Und was sagte dann unser Völkerrechtler Norman Pech ein Jahr später, der ja auch nicht nur Annette Groth, sondern er selber war ja auch mit dabei bei der Free Gaza Flotte, die also als eine Art Vorauskommando des Internationalen Strafgerichtshofs Richtung Gaza segelte. Was sagte der Völkerrechtler Norman Pech anlässlich des Goldstone-Berichts? Er sagt, der Verstoß gegen Völkerrecht bei Israels Gazakrieg müsse Konsequenzen haben. Der Bericht bestätige in erschütternder Weise, was sich bereits während des Kriegs in Gaza deutlich abgezeichnet habe. Israel habe sich Kriegsverbrechen schuldig gemacht. Es handle sich, also immer wenn Pech den Mund aufmacht, kommt Kriegsverbrechen heraus, wenn er über Israel spricht. Es handle sich um Verstöße gegen internationales Recht. Die Schuldigen müssen zur Verantwortung gezogen werden. Deshalb unterstützt die Linke die Forderung des Kommissionsvorsitzenden Richard Goldstone, den Internationalen Strafgerichtshof einzuschalten und die Verbrechen von unabhängigen Experten untersuchen zu lassen. Kriegsverbrecher dürfen nicht mit Straflosigkeit belohnt werden. Die Bundesregierung, die deutsche Bundesregierung, muss sich hinter die Vereinten Nationen stellen und die israelische Regierung dazu auffordern, sich dem Internationalen Strafgerichtshof zu unterwerfen und vorbehaltlos mit ihm zusammenzuarbeiten. Noch ist es nicht so weit, zum Glück. Die Israelis werden sich hüten, sich dem Internationalen Strafgerichtshof zu unterwerfen und haben natürlich dieses Statut zur Gründung nicht unterzeichnet. Nun, wenn ich hier vom Völkerrecht spreche und das Völkerrecht kritisiere, dass man natürlich besser internationales Recht nennen sollte, weil allein schon die Bezeichnung Völkerrecht spricht etwas von der ideologischen Tendenz aus, die dadurch gesetzt wird, dass man den Primat des internationalen Rechts setzt und von der Frage der Gewalt abstrahiert. Dann ist man ja auch gezwungen, die Staaten sozusagen zu substantialisieren, und deshalb spricht man von Völkern und nicht mehr von Staaten und nicht mehr vom internationalen Recht, sondern vom Völkerrecht. Wenn man sozusagen ausgeht, dass das Volk das politische Subjekt sei und nicht der einzelne Bürger oder der Staat, sondern das Volk. Nicht? Darin ist schon die Differenz aufgehoben zwischen dem Staat, dem Souverän auf der einen Seite und dem Bürger dieses Staats auf der anderen Seite, indem man von Volk spricht. Also wenn ich hier in diesem Sinn das Völkerrecht kritisiere und wenn ich die Grundlagen solcher Institutionen wie die des Internationalen Strafgerichtshofs analysiere, will ich das keineswegs so verstanden wissen, dass es am besten dieses internationale Recht gar nicht gäbe. Ja. Es geht mir vielmehr um den Punkt, wo der Begriff davon in Ideologie umschlägt. Denn man kann ja gar nicht sozusagen die Forderung stellen, dass es am besten das internationale Recht gar nicht gäbe. Denn dieses internationale Recht ist ja, wie bereits angedeutet, nicht einfach nichts. Es kann durchaus sinnvoll sein, darüber Konflikte zu regeln, es sozusagen als Konvention anzuerkennen, wenn die jeweiligen Machtverhältnisse es gestatten. Nur sollte man sich jederzeit seiner Voraussetzungen bewusst bleiben, der Voraussetzungen, dass dieses internationale Recht gelten kann. Und das ist eben immer eine Frage der Gewaltverhältnisse zwischen den Staaten, der politischen Gewaltverhältnisse. Und das kann man, denke ich, noch immer am besten bei Hobbes, Hegel und vor allem Marx lernen. Deshalb gibt es in meinem Buch über diese politischen Theorien und über diese Kritik der politischen Ökonomie, wie sie da formuliert worden sind, deshalb gibt es darüber einige Kapitel. Hobbes zum Beispiel sagt, die Staaten, die sich im internationalen Raum begegnen, stehen sich wie Gladiatoren gegenüber. Er sagt, sovereign authority because of their independency, persons of sovereign authority because of their independency are in the state and posture of gladiators, having their weapons pointing and their eyes fixed on one another. Dieses prägnante Bild sozusagen soll hier auf den Inhalt des Hobbeschen Leviathans hinweisen. Und bei Hegel heißt es, weil das Verhältnis der Staaten zueinander ihre Souveränität zum Prinzip hat, so sind sie insofern im Naturzustande gegeneinander, und Naturzustand meint bei Hegel immer Gewaltverhältnisse, so sind sie insofern im Naturzustande gegeneinander, und ihre Rechte haben nicht in einem allgemeinen zur Macht über sie konstituierten Recht, sondern in ihrem besonderen Willen, eben in ihrer Souveränität, ihre Wirklichkeit. Jene allgemeine Bestimmung des Völkerrechts, des internationalen Rechts, bleibt daher beim Sollen. Es ist nur ein sein sollendes Recht, kein wirkliches Recht, sagt Hegel. Das heißt, auch Hegel leugnet nicht einfach das Völkerrecht, wie ihm vielfach unterstellt wird. Er sagt vielmehr, das Völkerrecht, das internationale Recht, ist nicht Recht im Sinne eines von einem übergeordneten, souverän gedeckten Gesetzes und daher immer nur ein Sein-Sollen, ein Sollen, dem jederzeit auch zuwider gehandelt werden kann, ohne dass daraus zwingend Bestrafung resultiert. Und Karl Marx hat erst wirklich klargelegt, warum das so ist. Weil nämlich die Gewalt in der modernen Gesellschaft nicht mehr unmittelbar mit den Formen der Ausbeutung zusammenfällt, wie das noch in der Gesellschaft der Sklaverei der Fall war, wie das noch im Feudalismus der Fall war, wo ja die Formen der Ausbeutung unmittelbar mit der Gewaltausübung zusammenfielen. in der Moderne aber, und das hat ja Marx in seiner Kritik der politischen Ökonomie herausgearbeitet, ist die Form der Ausbeutung das Kapitalverhältnis, das heißt, die Ausbeutung wird über Verträge vermittelt, ist sozusagen Teil des eines Vertragsverhältnisses. Und man muss sich fragen, was dann mit der Gewalt geschieht, wenn sie nicht mehr unmittelbar zusammenfällt mit der Ausbeutung, aber doch letztlich in letzter Instanz die Voraussetzungen, die Rahmenbedingungen dieser Ausbeutungsverhältnisse garantieren muss können. Und das heißt nichts anderes, als dass die Gewalt, soweit das Kapitalverhältnis durchgesetzt wird, dass die Gewalt monopolisiert werden muss. Und so stellt sich das dann so dar, dass jeder einzelne Staat überhaupt nur durch den Gewaltzusammenhang, in dem er außenpolitisch mit seinesgleichen sich befindet, innenpolitisch vor seinen eigenen Bürgern als einheitsstiftende Macht zu bestehen vermag. Nicht? Woher sollte sonst die Gewalt kommen, die für den stummen Zwang des Kapitalverhältnisses jenseits persönlicher Abhängigkeit garantiert? Sie muss ja irgendwo ihren Sitz haben. Und so schreitet dann auch immer die Armee ein, die eigentlich gegen die anderen Staaten aufgestellt wurde. Sie schreitet regelmäßig dann ein, wenn es im Inneren zu Bürgerkrieg und Aufstand kommt. Das internationale Recht in diesem Sinn verstanden ist also nicht nichts, aber die Berufung auf dieses internationale Recht, auf dieses nur sein sollende, nicht wirkliche Recht, die dient heute mehr denn je dazu, diese Fragen der Gewalt zu verdrängen, als ob es in einer kapitalistischen Welt möglich wäre, auf politische Gewalt, auf Souveränität zu verzichten. Das ist gewissermaßen, das ist das, was ich als die Unaufrichtigkeit derer bezeichnen möchte, die da das Primat des Völkerrechts setzen, behaupten, es setzen zu können. Dass hier also prinzipiell die Frage der Gewaltverhältnisse verdrängt wird. Und dabei beruft man sich vor allem gerne auf Kant und dessen Idee einer Weltrepublik und dessen Schrift über den ewigen Frieden und vergisst, wie groß die Angst gerade dieses Philosophen war, die Angst vor dem Zusammenschmelzen der Staaten, wie er sich ausdrückt. Ich zitiere, die Idee des Völkerrechts, das ist eine Stelle aus der berühmten Schrift über den ewigen Frieden, eine Stelle, die gerne überlesen wird. Die Idee des Völkerrechts setzt die Absonderung vieler voneinander unabhängiger benachbarter Staaten voraus. Und obgleich ein solcher Zustand an sich schon ein Zustand des Krieges ist, so ist doch, also da ist er ganz Anhänger von Hobbes, obgleich ein solcher Zustand an sich schon ein Zustand des Krieges ist, so ist doch selbst dieser Zustand des Krieges, nach der Vernunftidee besser als die Zusammenschmelzung derselben der Staaten durch eine die andere überwachsende und in eine Universalmonarchie übergehende Macht, weil die Gesetze mit dem vergrößerten Umfange der Regierung immer mehr an ihrem Nachdruck einbüßen und ein seelenloser Despotismus, nachdem er die Keime des Guten ausgerottet hat, zuletzt doch in Anarchie verfällt. Indessen ist dieses das Verlangen jedes Staats, auf diese Art sich in den dauernden Friedenszustand zu versetzen, dass er womöglich die ganze Welt beherrscht. Das ist die negative Prophetie, die Kant in seiner Schrift vom ewigen Frieden formuliert und die so gerne überlesen wird. Diese Sehnsucht, und da braucht man eben auch wieder die marxische Kritik der politischen Ökonomie, die Sehnsucht nach einem Weltsouverän, diese Sehnsucht nach einem Weltsouverän entspringt natürlich der ökonomischen Krise oder besser gesagt der Krise der Verwertung des Kapitals. Und es ist ja immer eine Krise der gesamten Reproduktion der Gesellschaft, mag sie vorwiegend auch als Finanzmarktkrise hereinbrechen. In dem richtigen Gefühl, nämlich dass der eigene Souverän, der einzelne Staat, diese Krise nicht wirklich bewältigen kann, nicht? Es gibt ja dieses richtige Gefühl dafür, dass der Staat, der einzelne Staat es allein nicht vermag, die Einheit der Gesellschaft wiederherzustellen und die Verwertung wieder aus der Krise zu führen, in Gang zu bringen. überhaupt die Krisenhaftigkeit der bürgerlichen Gesellschaft zu beseitigen. In diesem richtigen Gefühl entsteht der falsche Gedanke, es bedürfe bloß eines alle Staaten und Bürger unter sich begreifenden Souveräns, welchen Ursprungs auch immer, die Prozesse des Kapitals lückenlos und an allen Punkten der Erde zu kontrollieren. Und seit 2 Jahren haben wir ja wieder sehr deutlich solche Sehnsüchte formuliert, nur dass man sich offiziell scheut, diese Sehnsüchte beim Namen zu nennen. Und so ist meist von einer neuen Weltfinanzordnung die Rede, inauguriert beim jeweils nächsten Weltfinanzgipfel. Und bei diesen Gipfeltreffen stellt sich dann eben regelmäßig heraus, dass man zu keiner Einigung kommt, nicht? Dass die Welt doch zerfällt in souveräne Staaten. Und dass es diese neue Weltfinanzordnung im Grunde nicht geben kann als eine wie ein Staat funktionierende Ordnung. Und Marx sagt ja auch, der Weltmarkt ist das Übergreifen der bürgerlichen Gesellschaft über den Staat. Und dagegen ist gar nichts zu machen. Ne? Das lässt sich nicht rückgängig machen. Der Weltmarkt ist das Übergreifen der bürgerlichen Gesellschaft über den Staat. Und im Sinne von Marx muss man eben auch sagen, der Weltmarkt ist gewissermaßen die falsche Form, die die Menschheit angenommen hat. Aber es ist eine Form, es ist eine Einheit der Menschheit, die hier hergestellt wird im Weltmarkt. Nur ist es natürlich das falsche Allgemeine, aber es ist eine Einheit, hinter der man nicht mehr zurück kann, hinter die man nicht mehr zurück kann. Und das, was sozusagen das Hirngespinst des Weltsouveräns verspricht, dem gegenüber, das ist das Übergreifen des Staats über den Weltmarkt. Als ob es möglich wäre, dass der Staat diesen Weltmarkt noch überspannen könnte, sozusagen wieder integrieren könnte. Das ist natürlich ein leeres Versprechen, deshalb spreche ich auch vom Wahn des Weltsouveräns. Und seinen ästhetischen Ausdruck findet es nicht zufällig am schönsten eigentlich in der Science Fiction. Die blühende Fantasie in Trivialliteratur und in den diversen Filmen, die es da gibt, die seit den katastrophalen Kriegen des 20. Jahrhunderts immer neue außerirdische Wesen und Welten hervorgebracht hat, also von Krieg der Welten bis zu Independence Day. Diese blühende Fantasie der Trivialliteratur und der diversen Filme verdankt sich nicht zuletzt dieser Sehnsucht nach einem Weltsouverän. Ein gemeinsamer Feind der Erde wird darin erträumt, damit die Erdenbürger nicht mehr Krieg gegeneinander führen, damit sie sich sozusagen vereinen und einer souveränen Macht unterwerfen, einer einzigen auf der Erde. Je schlimmer dieser Feind, desto besser für ihren Frieden. Der Krieg der Welten wird solchermaßen als Legitimation größtmöglicher staatlicher Macht inszeniert. Ja, es ist manchmal die absolute reine, von allem anderen, von Natur und Ausbeutung gesäuberte Souveränität, die hier das Faszinosum bildet. Das müsste man sich im Einzelnen ansehen, wie das zur Darstellung kommt. Das aber nur eine Andeutung und auch das Folgende nur eine Andeutung, nämlich als Pendant dazu, zu dieser blühenden Fantasie der Trivialliteratur, als Pendant dazu kann man die politischen Fantasien der Umweltschutzbewegung betrachten. Denn diese setzen, soweit sie ideologisch werden, an die Stelle eines äußeren Feinds die inneren Katastrophen, die durch Industrialisierung hervorgebracht werden. Der Krieg wird auf die Natur projiziert. Von Klimakatastrophe und ökologischem Raubbau ist die Rede, das sind die Feindbilder. Und die Universalität, die von den Umweltbewegten so selbstverständlich beansprucht wird, als doch alle Menschen vom Klima abhängig sind und gute Luft atmen wollen, diese Universalität ist undurchsichtiger als die Feindbilder wirklicher Kriege es je waren. Kann doch nur ein Menschenfeind ernsthaft bestreiten, dass die Natur zu bewahren ist. Es scheint aber kein Zufall, dass die Kräfte, die heute Hegemonie der Vereinigten Staaten ein Ende machen wollen und den weltweiten Bürgerkrieg vorantreiben, dass die sich eben nicht nur aufs Völkerrecht, sondern auch auf den Klimaschutz berufen. Das, auf der einen Seite fantasiert man aus dem Staat die ewige Natur der Völker, auf der anderen Seite fantasiert man die Natur als bereits existierende, als bereits existierendes Staatsgebiet des Weltsouveräns. Einerseits soll das Prinzip des westlichen Staats unterminiert werden, wonach das Recht und nicht die Herkunft die politische Einheit bestimmen. Andererseits soll die Hegemonie der USA gebrochen werden. Der Umweltschutz bewährt sich in dieser Hinsicht als Bewegung zur Verdrängung des Souveräns beziehungsweise zur Beförderung jener Auffassung vom internationalen Recht, die über die Gewaltverhältnisse zwischen den Staaten hinwegzutäuschen sucht. Denn die Phantasmagorie des Weltsouveräns erhält darin in Gestalt dieser beschworenen Natur ein imaginäres Territorium. Die Natur wird zur gefährdeten Idylle, die von allen seinen braven Untertanen, nämlich den Staaten, geschützt werden müsse. Und wer für dieses heilige Reich zu keinem Opfer bereit ist, der soll aus der internationalen Gemeinschaft ausgestoßen werden. Nun hat sich als ein Held der Science Fiction wie des Umweltschutzes Barack Obama auf der politischen Bühne eingestellt. Das erinnert nicht von ungefähr ein wenig an Gorbatschow, dieses Image, das Obama hatte. Gorbatschow, der Ende der 80er Jahre als Darsteller des Weltgeistes Erfolge gefeiert hatte. Eher dann als Kuriosität in diversen Fernsehshows herumgereicht wurde. Auch Obamas internationales Image entsprang zunächst dem tiefsitzenden Wunsch, die Souveränität des verhassten Hegemons, gegen einen Souverän einzutauschen, der überall auf der Welt die Dinge gleichermaßen zum Guten zu wenden und die Staaten miteinander zu versöhnen imstande sei. Und für einen massenmedialen Augenblick personifizierte Obama, was als gemeinsamer Nenner aller, die es gut meinen und nichts wissen wollen, von den Gewaltverhältnissen gelten kann. Möge doch der neue Präsident von innen her die gewaltsame Politik dieses Staats, der die anderen Nationen so einseitig dominiert, in die friedliche Macht einer gerechten Weltregierung verwandeln. Möge doch Obama womöglich zugleich noch der Präsident der Generalsekretär der UNO sein, sodass die Interessen der USA darin auf- oder untergehen und die Sehnsucht kulminiert dann in der Forderung nach einer Welt ohne Atomwaffen, die ja auch Obama selbst dann übernommen hat. Es ist ja so, dass das Wissen und das Material zum Bau von nuklearen Bomben allgemein verfügbar sind und daher beinhaltet diese Forderung nach einer Welt ohne Atomwaffen, ohne die Welt wirklich selbst zu ändern. Daher beinhaltet diese Forderung einer Welt ohne Atomwaffen, dass sämtliche Staaten ihre Souveränität eigentlich preisgeben müssten und ihre Ökonomie wie auch ihr Militär der vollständigen Kontrolle durch eine globale Macht unterwerfen. Nicht? Und so erweist sich diese Forderung nach einer Welt ohne Atomwaffen, die so gedankenlos immer ausgesprochen wird, auch nur als ein Deckbild dieser Verdrängung der Gewaltverhältnisse in den internationalen Beziehungen. Da all das nicht geschieht, was hier gefordert und gewünscht wird, insofern das Kapitalverhältnis das Gewaltverhältnis zwischen den Staaten voraussetzt, also es müsste ja das Kapitalverhältnis selber eben abgeschafft werden, es müsste die Ausbeutung des Menschen durch den Menschen abgeschafft werden, dann könnte eine Einheit hergestellt werden, eine richtige, eine wahre Einheit und nicht, dann könnte über die falsche Allgemeinheit des Weltmarkts hinausgegangen werden. Da also all das nicht geschieht, insofern das Kapitalverhältnis, das Gewaltverhältnis zwischen den Staaten voraussetzt, da auch Obama nur der mehr oder weniger gute oder schlechte Präsident der westlichen Hegemonialmacht sein kann, einer Macht, die weder zerfällt augenscheinlich wie die Sowjetunion, noch die Weltregierung im Sinne der UNO etwa übernehmen könnte und die Atomwaffen abschaffen könnte, Da die Dinge so liegen, folgt die Enttäuschung spätestens mit einem der nächsten Präsidenten der Vereinigten Staaten auf den Fuß und nährt längerfristig wieder den Hass auf die USA. Solange sie souveräner Staat in hegemonialer Position sind, solange sie also diese Position aus ökonomischer Schwäche und durch politisches Appeasement nicht einbüßen. Denn ganz gleichgültig, ob die Vereinigten Staaten von Amerika nun rücksichtslos ihre eigenen Interessen verfolgen oder scheinbar als Weltpolizist im Namen des internationalen Rechts agieren, die falschen Freunde des ewigen Friedens sehen sie, soweit sie Hegemon eben noch wirklich sind, ja doch letztlich als bloßen Handlanger einer bereits existierenden, aber unsichtbaren negativen Weltmacht, die selbst nur an einer einzigen Stelle der Welt in Gestalt eines ganz kleinen Staats namhaft gemacht werden kann. Einheit soll es nicht mehr geben durch das Gewaltmonopol, folgt man diesen falschen Freunden des Friedens, sondern durch diesen gemeinsamen Feind. Darum die besondere Liebe zu Gaza, das von den Rackets der Hamas und ihrer Trabanten vollständig beherrscht wird, darum die innere Nähe dieser Linken zum Dschihad, die Totalisierung der Gemeinschaft nach außen, die der Dschihad sich auf die Fahnen schreibt, bedeutet Desintegration des Staats nach innen, Auflösung des Gewaltmonopols in ein Konglomerat von Banden, eben Rackets, die sich jeweils ad hoc arrangieren und die Existenz eines einheitlichen politischen Gebildes nur noch völkerrechtlich vortäuschen. Insofern ist der Gazastreifen sozusagen Avantgarde. Wir akzeptieren kein staatliches Gewaltmonopol, sagt aus tiefster Seele überzeugt der libanesische Hisbollah-Führer. Und er spricht damit nicht nur die Aufgabenstellung, die spezielle Aufgabenstellung seiner Miliz im Libanon an, sondern er formuliert mit einem Satz das Prinzip des Dschihads. Wir akzeptieren kein staatliches Gewaltmonopol. Und alle Freunde des Appeasements und der Barbarei vom Neuen Deutschland über die AG Friedensforschung der Uni Kassel bis zur antiimperialistischen Koordination in Wien drucken diese Äußerungen des Hisbollah-Führers emphatisch zustimmend nach. Die antizionistische Linke, die auf den Primat des Völkerrechts setzt, ist damit, meine ich, die konsequenteste Fortsetzung der deutschen Ideologie. Das heißt, den Weltsouverän kann man ernsthaft nur verwirklichen wollen, wenn man einen gemeinsamen Feind halluziniert, der bereits heimlich die Welt beherrsche. So gesehen ist diese Phantasmagorie des Weltsouveräns der positive, unter Anführungszeichen, positive Ausdruck des schlimmsten antikapitalistischen Wahns, der Weltverschwörung des Judentums. Und das ist der eigentliche Inhalt dieser heute beginnenden Palästina-Solidaritätskonferenz. Man arbeitet an einer Neuübersetzung der Protokolle der Weisen von Zion, diesmal aber im Jargon der Political Correctness verfasst. Danke.